Wir bringen Ihnen ein Hörspiel von Inge Müller. Die Weiberbrigade. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Also, ich stoß noch mal an auf deine Prämie, Brigadier. Danke, dein Wohl, Liebe. Also, ich bin nicht neidisch, aber wissen möchte ich, wie du das immer machst. Ja, jetzt muss ich eine Rede halten, das gehört. Ja. Die Rede halte ich, wenn wir deine erste Prämie feiern, Kaschiebe. Oh, Kaschiebe und Prämien, das reimt sich wie Kaffeegrund und Mondrakete. In ihrem Kopf ist doch nur Platz für Strickmuster und Kreuzworträtsel. Was ab, die nächste ist meine. Und wenn ich mir mein Gehirn verrenken muss, das tue ich meinem alten Anführer. Dass er noch mehr zu versaufen hat, hä? Aber es wäre mein Geld. Auf den Tisch schmeißen werde ich's ihm. Da, Alter, das schenke ich dir zum 37. Hochzeitstag vom vorigen Jahr. Mach dir einen schönen Abend. Ich hab's übrig. Der Schlag wird ihn treffen. Das wird mein schönster Tag. Warum jagst du ihn nicht zum Teufel, Kaschiebe? Also wenn ich so einen hätte, samt Kochtopf und zerrissenen Socken, setz dich ihn vor die Tür. Muss denn ich mich von meinem Alten trennen? Was versteht denn ihr Fortgeschrittenen von Liebe? Du, von Männern. Nichts. Ich weiß, was ich an meinem Alten habe. Er hat mir blaue Flecke beigebracht. Ja, aus, ja ein. Aber aus Liebe. Und mit Kindern hat er auch nicht gespart, das ist wahr. Er ist mir teuer, wie meine linke Hand. Sehr teuer. Was habt ihr was gegen ihn? Sagt's nur, die Zunge reiß ich jedem raus, dem was anhängt. Also, auf deinen Alten und auf deine Prämie. Du hängst wie Pech an deinem und er nutzt dich aus. Das mit dem Pech stimmt. Ey, der mich loskriegt, geht seine Haut mit. Versucht hat er's schon mal. Aber ich sag euch, wie ein Bumerang ist er zurückgekommen in Kaschibes Schoß. Was ich von ihm abhängig? Er braucht mich. Ach, du bist konservativ. Dir fehlt die revolutionäre Flamme. Bei der Frau kommt's heute auf den Kopf an. Oh, ich kenne die Männer. Die sehen nicht auf den Kopf, die sehen tiefer. Da kommt einer. Pack dein Strickzeug weg, Kaschiebe, du blamierst uns. Macht ihr uns in der Bierschwemme auch schon Konkurrenz, Mädchen? Nirgends ist man sicher vor euch. Hier wird eine Prämie gefeiert, Kollege. Wie ich dich kenne, weißt du nicht mal, was das ist. Sechs Mann seid ihr und nicht einer Aktivist. Ich müsste in eurer Brigade sein. Da sei Gott vor, unser Meister. Spielt euch nicht auf. Wir sind euch über seit Jahrhunderten, das steht fest. Und ihr habt uns die Norm versaut mit eurer Streberei. Das war doch keine Norm, das war Schwindel. Ein kleiner Kunstgriff, weiter nichts. Euch fehlt die Praxis, ihr werdet's merken. Und euch fehlt die Qualität. Erst eure Gumminorm und jetzt schlechte Reparaturen. Ihr seid nicht gerade, was man gute Kollegen nennt. Ihr seid die ersten Schlosser, was? Und ihr die letzten. Also, trinken wir ein Glas zusammen. Waffenstillstand. Ich bin dabei. Dreimal hoch die Damen. Oh, ein höflicher Mensch, der Kranführer. Er lässt uns alle leben. Endlich ein Mann. Jetzt bleibe ich. Ja, da hast du mal einen guten Fang gemacht, Nägle. Zeit wird's auch, dass du mal in die richtigen Hände kommst. Ich hab's auf den ersten Blick gesehen. Er liegt dir in den Karten. Irrtum. Er liegt mir im Magen. Ich wollte mit dir anstoßen, Nägle. Nein, du könntest überlaufen. Geht sie deine Fahne woanders auf. Heute bin ich nüchtern, Jenny. Ach. Na wirklich. Auf der Versammlung warst du besser, Hexe. Mir aus der Seele hast du da gesprochen. Ich gebe mein Strickzeug drum, wenn ich wüsste, wo bei dir die Seele sitzt. Was hat er denn gesagt auf der Versammlung? Na, frag ihn doch. Hast du deinen Text vergessen, Hexe? Ob Nägle Delegierte wird, bestimme ich, sonst keiner. Und ich sage, nein, die Arbeiterkonferenz kann mir gestohlen bleiben, wenn es mich die Frau kostet, jawohl. Wenn's nach euch geht, da sehe ich sie bloß noch in der Zeitung. Nein, sag ich. Und wer sie delegiert, dem breche ich jeden Knochen einzeln. Ehrenwort. Bravo. Jawohl, dreimal recht hat er, der Hexe. Du, halt's Maul, ja, du. So ist das. Ich hab doch gleich gesehen, die Nägle hat was auf der Leber. Stimmt's also, ihr seid über Kreuz, ihr zwei? Und ich hätte gewettet, die Hochzeit steht vor der Tür. Euch heiraten? Wer setzt sich denn freiwillig in die Nesseln? Lebenslänglich. Stimmt's, Hexe? Dir ist die Galle übergestiegen, weil sie sonntags immer allein nach auswärts fährt. Na ja, ich kann's verstehen. Misch dich nicht ein. Wo ich hinfahre, in meiner Freizeit geht keinen was an. Herrje, die Konkurrenz! Und mit Trompete. Gratulation, Kollege Nägle. Namen unserer Männerbrigade. Langsam, Brigadier. Missbrauche meinen Namen nicht. Aber unser Wein schmeckt dir, was? Karl, pack die Blumen aus, passiere nicht mit Vera. Das Dienstliche zuerst. Blumen? Für mich? Och, Karli. Endlich wirst du mal galant. Galant? Bin ich ein Spießer? Setz dich. Die sind für Jenny. Oh. Hier, bitte, Prämientiger. Okay. Nein. Kaktus. Ja. Richtig sinnig. Der Gehemmte sagt's mit Blumen. Oh, reines Marzipan. Ja. Die haben sich wirklich angestrengt. Du, Finger weg, Vera. Den heb ich mir auf als Andenken. Danke, Kollegen. Aber keine falschen Hoffnungen. Den Mund stopft ihr mir nicht damit. Darauf gebe ich noch eine Flasche aus. Gute Idee. Die könnte von uns sein. Ihr macht euch. Kannst du auf deiner Trompete mehr als Krach machen? Wieso? Singen wir doch eins. Kaschiebe. Ich wollte schon immer mal eine singende See gesehen. Also, unsere Brigaden friedlich vereint. Ist ja eine Produktionsberatung. Ich dachte Prämien feiern. Wir feiern, egal was. Entschuldige, Nägel, du, ich konnte nicht früher weg. Wir hatten einen schweren Fall. Und gerade als ich gehen wollte, kommt einer ganz zerrauft. Kampf der Geschlechter. Oh. Und ich muss den Schiedsrichter machen. Setz dich und erzähl, Hilde Prill. Das Thema passt. Ist hier der Frauenausschuss, fragt er. Ja, sage ich. Darauf er. Ich verlange, dass die HO-Verkäuferin sozialistisch belehrt wird oder entlassen. Warum, frage ich. Da zeigt er mir eine Beule am Kopf. Die Verkäuferin hat ihm eine Schlagwurst an den Kopf geworfen. Und da kam sie schon selber in Tränen schwimmen. So war die Geschichte. Er hat sie eingeladen und sie hat ihm einen Korb gegeben. Er kommt am nächsten Tag wieder und verlangt Kartenschinken, weil er weiß, der hängt im Kühlschrank hinten. Sie holt den Schinken. Er sagt, der sei ihm zu fett. Er möchte Sülze. Sie holt die Sülze. Da will er plötzlich saure Gurken und die stehen im Keller. Da griff sie zur Schlagwurst. Jetzt wollte er sich beim Frauenausschuss beschweren und sie wollte die Konfliktkommission alarmieren. Na und? Ich habe Ihnen gesagt, heute Abend ist Tanz in der frohen Zukunft. Na und? Jetzt sind sie zusammen hingegangen. Sühnetermin. Also gehen wir mit unseren Kollegen auch in die frohe Zukunft. Ich lade euch ein. No, aber dann wir euch. Wir lassen uns nichts schenken. Oh, bei der Arbeit seid ihr sonst nicht so heikel. Gehen wir gleich. Wenn sie politisch wird, vergisst sie am Ende doch ihr Angebot. Also gehen wir, Kinder. Zum letzten Mal, Nägle. Vergiss was war und stoß mit mir an. Sieh mal an, der Kranführer ist vom hohen Pferd gefallen. Jetzt rutscht er auf den Knien. Ja, die Liebe haut den stärksten Mann um, was? Prost, Nägle. Los, feiern wir. Das ist mein Glas. Du, wenn du mich hier blamieren willst, kannst du mich kennenlernen. Ich kenn dich. Besinn dich, Nägle. Ich sag dir, er meint's ernst. Ja, ich auch. Nägle, ich tu alles für dich. Dann räum die Gläser ab. Also, Sekretär, seit Stunden telefoniere ich mir die Finger ab nach dir. Ich war auf der Baustelle. Warum kommst du nicht hin, Kaderleiter? Ich muss gleich wieder weg. Es ist was Moralisches. Mach's kurz. Draußen stehen 20 Studenten. Arbeitseinsatz. Ich muss sie einweisen. Du kannst doch nicht alles selber machen. Gib ihnen einen Ingenieur mit. Soll ich einen vom Gerüst schütteln? Die Ingenieure sind auch auf der Baustelle. Hast du neue Arbeitskräfte? Ein Friseur hat sich gemeldet und der Feuerspeier, der Fritz Erben, ist wieder da in der Brikettfabrik, was ihm zu heiß sagte. Also keine neuen Arbeitskräfte. Noch was? Also dich kriegt man immer nur für 3 Sätze. Sag's in 3 Sätzen. Es geht um die Nägle aus der Schlosserei. Ich weiß, sie hat einen Verbesserungsvorschlag zur Qualifizierung der Frauen gemacht. Habt ihr ihn geprüft? Ist mir neu. Du bist schlecht informiert. Das macht das Telefon. Die Unterlagen sind beim Meister. Kümmere dich darum, dass sie nicht liegen bleiben. Ja, aber jetzt geht es um was anderes. Wir haben die Nägle als Delegierte vorgeschlagen. Das war ein Fehler. Ich bin noch neu hier. Ihr hättet sie kennen müssen. Sie ist Bestarbeiterin. Aber sie hat splitternackt gebadet im Baggerteich. Hast du's gesehen? Ja, heute früh um 4. Unfreiwillig. Ab morgen stehe ich 1 Stunde früher auf. Freiwillig. Also es ist ernst. Das halbe Kombinat hat zugesehen. Wir müssen sie streichen. Ist sie hässlich? Nee, hässlich ist sie nicht. Aber als Delegierte ist sie für uns nicht tragbar. Warum? So gründlich hat sich noch kein Kandidat vorgestellt. Mir ist es ernst. Mir auch. Eine gut gewachsene Delegierte, das spricht nicht gegen uns. Ich wollte, wir hätten mehr davon. Und die Nägle ist die einzige Frau auf der Kandidatenliste. Ja, das ist doch das Problem. Ich habe den Frauen zugesetzt, sie können nicht reden, sagen 2. Die dritte sagt, ihre gesellschaftliche Arbeit hat ihrem Mann schon einen Ehebruch eingebracht, weil sie sich nur noch an der Haustür treffen. Also red mit der Nägle, sieh dir ihren Vorschlag an. Und wen delegieren wir? Eine Frau muss dabei sein. Die Nägle ist doch eine. Wenn sie dir nicht passt, so wie sie ist, du bist Kaderleiter. Aber die Kollegen... Die Kollegen haben die Nägle vorgeschlagen. Die mit ihr schlafen, fürchte ich. Die mit ihr arbeiten, würde ich sagen. Das war dein 3. Satz. Kümmere dich um die Nägle. Gib ihr meinetwegen Nachhilfe in Moral. Aber denk an den Baggerteich. Sie ist vielleicht gefährlich. Das Mädchen aus der Schlosserei ist draußen, Kollege Zabel. Soll sie warten? Sie steht im Leistungslohn. Bitte? Was ist passiert? Kriegen Sie Ihren Schreibtisch nicht mehr zu oder die Heizung nicht mehr auf? Also ich habe mit Ihnen zu reden, Kollegin Nägle. Bitte setzen Sie sich. Danke. Ihr habt doch nicht etwa meinen Vorschlag geprüft? Versehentlich? Kollege Nägle, wir haben Sie von der Küchenhilfe zur Schlosserin qualifiziert. Gegen Ihre praktische Arbeit ist nichts einzuwenden. Seit 8 Wochen warte ich schon. Und das ist, was ich nicht verstehe. Wir stampfen Kombinate aus dem Boden, das geht schneller als die Zeit. Aber einen Verbesserungsvorschlag prüfen, dazu gehört mehr, was? Schon notiert. Ich werde mich darum kümmern. Jetzt zur Sache. Sie sind vorgeschlagen als Delegierte für die Arbeiterkonferenz. Ich habe gehört, es wird nichts draus. Privat entspreche ich nicht den sozialistischen Richtlinien. Das verstehe ich auch nicht. Was ist da so schwer zu verstehen? August Bebel hat gesagt, die Frau ist ein Mensch wie der Mann. Und sie soll wie er die Freiheit haben, über sich zu verfügen, als ihr eigener Herr. Und ihr wollt mich nicht über mich verfügen lassen. Wo hast du das gelesen? Die Frau und der Sozialismus von August Bebel. Wenn Sie es gleich lesen wollen, borg ich's Ihnen. Ich hab's noch von meinem Vater. Und warum hast du es, Verzeihung? Haben Sie es gelesen? Lassen Sie es dabei. Hier sagt jeder du zu mir. Sogar ein Dichter hat mich schon mit du angeredet in der Zeitung, weil er mein Bild gesehen hat am Aktivistenbrett. Also brauchen Sie sich schon gar nicht zu genieren. Ja, warum ich's gelesen hab, das ist so. Was eine Frau ist, weiß ich selber. Und vom Sozialismus wusste ich, was mein Vater mir erzählt hat. Viel war's nicht. Ich war noch ein Kind, als sie ihn erschlagen haben. Wer hat deinen Vater erschlagen? Die SS. Seit ich hier arbeite, erst in der Küche und dann in der Schlosserei, habe ich jeden Tag gehört, dass ich den Sozialismus aufbaue. Dabei habe ich nur Teller gewaschen und Schlösser repariert. Ja, und Wettbewerbe organisiert und Prämien bekommen. Ach. Du bist Brigadier Bestarbeiterin. Ein Vorbild in der Arbeit. Wir sind stolz auf dich. Aber warum wirfst du dich weg? Wer sagt das? Die Kollegen. Was wissen die von mir? Du wechselst die Männer wie die Hemden. Ich schlaf kein zweites Mal mit einem, der mir nicht passt. Bloß aus Moral. Ich lass mich an kein Bett anbinden, nur um die Versorgung oder dass mein Kind deinen Namen kriegt. Ich kann selber für mich sorgen und für mein Kind. Und wenn's Not ist, auch für einen Mann. Es muss nur der Richtige sein. Eine neue Arbeitsweise und eine alte Moral, das geht nie zusammen. Bebel, wenn er hier am Schreibtisch säße, würde dir dasselbe sagen. Was ist daran komisch? Ich habe mir jetzt vorgestellt, Sie wären der alte Bebel und wie Sie aussehen würden mit dem Bart. Aber Bebel, glaube ich, wäre auf meiner Seite. Meine Mutter hielt sich noch an die »Er soll dein Herr sein« Moral. Mein Vater durfte keinen Finger krumm machen zu Hause. Der konnte sich kaum die Schuhe zubinden allein. Aber sie hatte Angst vor allem, was über Kochen und Waschen hinausging. Sie machte nie den Mund auf ohne ihn. Na, ist das die Moral, die Sie meinen? Ich glaube, allein laufen kannst du schon. Dir fehlt nur die Linie, der Wegweiser sozusagen. Ich würde mich gern unterhalten mit dir, nach der Arbeit. Bitte, mir ist recht. Aber mehr als einmal in der Stunde kann ich das Wort Moral nicht hören. Das wirst du schon öfter hören müssen. So, jetzt ist der Knopf ab. Knopf? Ja, von Ihrer Jacke. Lang genug haben Sie ja dran rumgedreht. Mein Vater hatte auch die Angewohnheit. Als er seine erste Rede halten musste, war nachher nicht ein Knopf mehr am Jackett. Und ich musste sie ihm heimlich wieder annähen, weil Mutter nichts von der Rede wissen durfte und von der Partei. Warum hat er nicht erklärt, um was es ging? Auf meinen Vater lasse ich nichts kommen. Können Sie das selber reparieren? Ich hab's noch nicht versucht. Das ist aber ein Fehler. Das macht meine Frau. Na, dann ist eben ein Fehler von Ihrer Frau. Kommen Sie, ich näh's Ihnen. Ich kann das sogar am lebenden Objekt. Na, keine Angst. Ich werde Sie schon nicht erstechen. Telefon, Kollege Zabel. Ihre Frau. Ja. Hallo, was gibt's? Ist was passiert? Du bist Sonntag wieder nicht gekommen. 4 Wochen warst du nicht zu Hause. Also, um mir das zu sagen, da brauchst du doch nicht anzurufen in der Dienstzeit. Ich hab dir noch mehr zu sagen. Und deshalb komme ich zu dir ins Kombinat. Das hat gar keinen Zweck. Ich hab hier keine Zeit für Besuche. Und ist doch auch unbequem. Ich meine, für dich, sei vernünftig. Ich komme, sobald ich kann, nächste Woche. Bestimmt. Ich komme nicht zu Besuch. Ich will arbeiten im Kombinat. Und nun fängst du schon wieder damit an. Ich hab dir doch gesagt, du hast genug gearbeitet. Du hast dich übernommen, jahrelang. Denk an deine Gesundheit und denk schließlich auch an mich. Wenn ich nach Hause komme, dann will ich doch eine ausgeruhte Frau. Entspannung. Ich brauch's. Du kommst ja nicht nach Hause. Ich habe meine Arbeit aufgegeben, deinetwegen. Jetzt sitze ich hier und bewache die Kochtöpfe. Ach, du hast doch genug gesellschaftliche Arbeit. Und den Fernsehapparat. Ich will nicht fernsehen, ich will selber sehen, was ist. Also hier am Telefon, da können wir das nicht klären. Na, deshalb komme ich ja. Na, wie stellst du dir denn das vor, Hals über Kopf? Ich bin dagegen, ich will das nicht. Also, ich komme. Auch das noch. Hier Kaderleitung Zabel. Werkstatt, Hast du was für mich? Eine Schlosser? Ich könnte auch mehr sein. Nichts zu machen, Meister. Aber eine Frage, was ist das für ein Vorschlag, den die Kollegin Negle ausgearbeitet hat? Das ist kein Vorschlag, das ist ein Anschlag auf meine Nachtruhe. Seit 4 Wochen sitzen sie mir damit in den Ohren. Ich bin froh, wenn ich gute Schlosser habe. Und die Brigade Negle, das sind 4 gute Schlosser. Aber sie haben Rosinen im Kopf. Qualifizierung. Also, du bist gegen Qualifizierung. Was da, wieso denn? Aber wenn ich die Frauen auf den Lehrgang schicke, bin ich meine besten Kräfte los. Mir fehlen schon 2 Männer, die auf dem Lehrgang sind. Wenn wir erst in den Schlössern schwimmen, dann lässt sich drüber reden. Was hat die Negle denn nun vorgeschlagen? Ach, nichts Reelles. Sie wollen ungelernte Frauen aus der Küche anlernen als Schlosser und so weiter, nicht? Damit ich keinen Ausfall habe durch ihren Aufstieg. Da kommt natürlich gar nicht in Frage. Wir können nicht wild drauf losqualifizieren und die Werkstatt bleibt links liegen. Was nützen mir ungelernte Kräfte? Wir haben schließlich einen Qualifizierungsplan, aber Sie wollen nicht warten. Die Negle war zuerst auch in der Küche, stimmt's? Ja, aber ich habe sie angelernt. Willst du die Sache etwa befürworten? Nein, aber ich brauche die Unterlagen. Ich schicke sie dir morgen. Auch das noch. Schlosserei? Ja, hier der Meister? Bauleitung. Der Rohrverlegekran liegt fest im Abschnitt 8. Die Rohrleger sind vorfristig fertig. Mhm. Der Kran wird dringend im Abschnitt 9 gebraucht. Aha. Können Sie ihn mit Ihren Leuten verlegen? Ich? Für die Verlegung ist der Herstellerbetrieb zuständig, schon immer. Aber wir sind dem Plan voraus. Aha. Der Herstellerbetrieb hat die Montage erst in 3 Wochen eingeplant. Aha. Jetzt werden die Monteure in Rostock gebraucht. Aha. Auch vorfristig. Aber wir brauchen den Kran sofort. Ja, wir haben das noch nie gemacht. Und meine Brigade ist ausgelastet. Wir haben noch Schnellreparaturen. Sie haben doch 2 Brigaden. Die Frauen kommen doch für den Kran nicht in Frage. Die Brigade Negle? Warum nicht? Na was denn? Die Frauen können doch keinen Kran verlegen. Ist doch unmöglich. Frauen! Die Frauen sind Schlosser. Sie haben sie ausgebildet. Mit Weibern soll ich einen Kran umlegen? Sie fottern einem aber auch das Letzte ab hier. Ich sag euch, sie hat ihn gebissen. Ich komm rein, was sehe ich? Der Genosse Kaderleiter steht da wie vaterselig und die Negle beißt ihn. Was erzählst du wieder für Märchenkaschiebe? Schmier die Maschine fertig, um 12 wird sie abgeholt. Ist die heilige Wahrheit, Hilde Prell. Glaubst du oder glaubst nicht, sie hat ihn gebissen. Und ich bin der Meinung, das geht zu weit. Sag gleich, sie hat ihn aufgefressen. Komm, mach dich an die Arbeit. Ja, du nimmst auf die leichte Schulter. Du hast keinen Sinn für Sinnlichkeit. Das kommt, weil ihr zu viel Funktionen habt, du und dein Prill. Wie ging's denn weiter? Ach, die Feile geht mir ins Gehirn. Wo war ich denn stehen geblieben? Hier in der Werkstatt seit 30 Minuten und die Arbeit bleibt auch stehen. Ach, interessiert dich nicht. Und wenn die Negle deinen Prill verführt hat? Was? Wieso? Ach, ist noch Leben in dir. Jetzt red schon. Ein Knopf hat sie ihm angenäht. Den Prill? Ein Knopf? Wieso? Bei dem Zabel. Und weil keine Schere da war, hat sie den Faden abgebissen. Ich frage euch, näht ein Mädchen einem fremden Mann einen Knopf an am lebendigen Leibe, wenn es keine Absichten hat? Was war mit Prill? Noch nichts. Aber vielleicht ist er der Nächste. Seit sie mit dem Häcksel über Kreuz ist, läuft sie reine weg Amok. Und über Sonntag ist sie wieder weggefahren. Bist du jetzt fertig? Das Öl ist alle. Weil du es verplemperst. Du legst das Eisen ein wie Ölsardinen. Ich sag's der Negle, wie du dich aufspielst. Bist du hier Brigadier? Negle schmiert dir, was da zu viel ist, auf dein Frühstücksbrot. Die soll mir kommen, das Flittchen. Oh, sie ist schon da. Ach, ich muss Öl holen. Ich komm gleich wieder. Nee, bleib hier, Kaschibel. Wir kriegen Besuch. Der Meister kommt und die Intelligenz. Sie haben schon 3-mal Anlauf genommen. Ich hab sie gesehen, drüben am Halleneingang. Woher weißt du, dass sie zu uns wollen? Er ist rasiert und hat den Schlips um. Wer? Der Ingenieur. Borg mir deinen Lippenstift, Negle. Vielleicht ist dein Vorschlag angenommen. Unser Vorschlag. Kann sein. Das hat der Kaderleiter jetzt in die Hand genommen. Aha. Wahrscheinlich ist was schiefgegangen und sie brauchen Freiwillige für Überstunden. Überstunden? Wir sind die Freizeitbrigade, was? Ohne mich. Das sagst du immer, bevor du dich als Erste meldest. Lass dich doch versetzen, wenn es dir bei uns nicht passt. Ist zurück zur Wasserschlauchbrigade? Fundamente bessern mit lauter lahmen Enden, die ihren Lohnzettel nicht mal auf 100 bringen? Und ihr verdient euch hier krumm. Nein, ich bleibe. Ich muss an meine Perspektive denken. Nehmt Haltung an, ich höre den Meister schnaufen. Also, ich soll mit euch reden. Die Bauleitung hat Schwierigkeiten. Der Rohrverlegekran liegt fest. Ihr solltet ihn in den Abschnitt 9 verlegen. Wir? Das machen doch Monteure vom Herstellerbetrieb. Die sind erst frei in 3 Wochen. Die Rohrleger sind zu früh fertig. Jetzt geht's nicht weiter ohne Kran. Wir haben das doch noch nie gemacht. Tja, ja. Sehr schwierig. Also ihr könnt es nicht machen. Das habe ich der Bauleitung gleich gesagt. Die Männer lehnen auch ab. Mehr Arbeit und das Risiko dazu? Die wollen nichts riskieren. Typisch Mann. Wenn ein Kind kommt, war's der Nachbar. Also ich würde sagen, wir machen die Sache. Tch, Wenn ich dich ranlasse, baust du einen Staubsauger aus dem Kran. Der Chef traut mir was zu. Das wäre doch die Feuerprobe, Meister. Da kann man zeigen, was man kann. Ach, junges Gemüse. Ah, welcher Glanz. Unser Ingenieur kommt in Person und der Bart ist ab. Der Rohrverlegekran liegt fest im Abschnitt 8. Er wird dringend gebraucht im Abschnitt 9 und so weiter. Deshalb ist er rasiert. Ich war schneller Ingenieur. Der Fall ist schon geklärt. Desto besser. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Wann fangen wir an? Das ist unmöglich für die Frauen. Du als Fachmann musst das doch einsehen. Wir brauchen Spezialisten. Wir sind 2. Und die Frauen sind gute Schlosser. Wir schaffen das. Auf dem Papier, ja. Das Kombinat stand auch zuerst auf dem Papier. Ja, schön wäre es gewesen. Als die Fundamente schon standen, war die Projektierung noch auf dem Brett. Also das Kombinat stand nicht mal auf dem Papier und trotzdem haben wir es in Rekordzeit hingestellt. Jawohl. Wenn es um was Neues geht, schreien immer mehr Nein als Ja. Sogar Ingenieure. Stimmt. Ich auch, damals. Aber nicht lange. Und die Neinsager von gestern arbeiten schon im neuen Kraftwerk und am Kohlebunker und liefern heute, was morgen erst fertig sein sollte, auf dem Papier. Schön hat er das gesagt. Als wir die Absperrhebe selber gebaut haben, Meister, und im Staat 1200 Mark eingespart haben, musste der Pressefotograf das Bild von uns nochmal machen, weil Sie mit drauf sein wollten. Ja, und Sie haben gesagt, auf meine Frauen bin ich stolz. Ja, es stand in der Zeitung. Der Kran ist keine Abschmierhebe. Da braucht es einen Kopf. Ich dachte immer, Sie sind einer. Ja, sogar ein Querkopf. Machen Sie es mit uns. Du wolltest doch den Frauen zureden. Ich höre es jetzt umgekehrt. Die kriegen es fertig und machen es mit einem anderen Meister. Seit 25 Jahren bin ich Schlosser. Mit Frauen einen Kran umlegen. Das hat noch keiner von mir verlangt. Du hast sie angelernt. Kann sein, du lernst jetzt was von ihnen. Hab ich denn gesagt, ich bin dagegen? Ich habe sie gefragt. Ich musste ihnen die Schwierigkeiten vor Augen halten, in Ruhe. Dass es nachher nicht heißt, ich habe sie gezwungen. Was ist mit dem Ersatz für den Kollegen Schmal, der ausgerissen ist vor uns aus der Brigade? So. Der hat gerochen, was uns bei euch Weibern blüht. Ich hätte mich auch versetzen lassen sollen. Dann hätten Sie den Kran nicht machen können, großer Meister. Noch steht er nicht. Was den Ersatz angeht, ihr kriegt eine neue Kollegin, Anna Zabel. Sie ist Schlosserin. Zabel? Mir scheint, den Namen hat man schon gehört. Die wird sich wundern. Entschuldige, ich habe dich nicht mit Absicht warten lassen. Die Besprechung hat länger gedauert. Naja, 2 Stunden. Mir war wie 100 Zigaretten und kein Streichholz. Entschuldige, ich muss dir jetzt einen Kuss geben. Davon verstehe ich nichts, was? Nee, das ist ja nur, weil du da bist. Ich hatte schon verlernt, was Feierabend ist. Ich glaube, jetzt lerne ich's wieder. Du, ich koche uns erst mal Kaffee. Kommunistische Moral in meinen dicken Schädeltrichtern. Schöner Feierabend. Hast du es noch nicht satt? Och, ein Kommunist gibt nicht auf. Ich glaube, ich schaff's nicht. Was denn, ist was schiefgegangen heute? Weinst du etwa? Ach, was denn sonst? Wo ist denn der Kaffee? Bitte sofort. Was ist denn das? Wasser? Hast du die Kanne aufgebrüht? Gut, den Kaffee essen wir dazu. Fehlleistung. Mit Mühe hast du mir die hauswirtschaftlichen Grundbegriffe beigebracht und jetzt das. Aber wenigstens heitert's dich auch. Lass mich den Kaffee kochen. Na, was denn, soll ich's nie lernen? Na, sieh dir inzwischen an, was da im Buch liegt. Theaterkarten. Keiner hat sich so um mich gekümmert, seit mein Vater nicht mehr da ist. Hast du Kinder? Nein, leider. Aber die Theaterkarten, das ist nur wegen der Schulung. Du bist schwach in Dialektik. Du hättest gern Kinder. Die meisten Männer stoßen sich dran. Jetzt erzähl, was los war auf der Sitzung. Ich werde nicht Delegierte. Ich habe die Kandidatur abgelehnt. Abgelehnt? Ja, ich mich streichen lasse? Ach, niemand will dich streichen. Doch. Sogar ein Funktionär soll's verlangt haben. Und heute sind die Kolleginnen über mich hergefallen. Deine Brigade? Ach, nein, die fallen mir doch nicht in den Rücken. Also von den anderen bist du kritisiert worden? Kritisiert? Die haben mich in der Luft zerrissen. Ich komm nun mal mit Männern besser aus. Du hättest sie sehen sollen, die Kolleginnen. Bei der Arbeit gehen sie nie so ran. Wenn Material herumliegt, sind sie blind. Wenn ihnen der Meister die Butter vom Brot nimmt oder andere Männer, dann lassen sie sich gefallen. Da können wir uns den Mund verbrennen, da sind sie stumm. Aber wenn es ums Private geht, da entgeht ihnen nichts. Keine Laufmasche, kein zu kurzer Rock. Das hat ihnen die Genossin vom Frauenausschuss auch gesagt. Dann hat sie gefragt, wer es denn machen will, wenn sie mich nicht wollen. Da haben sie schnell den Zeigefinger eingezogen. Na, haben viele gegen dich gesprochen? Mindestens 3. Und wie viel waren da? 420. Und du hast kapituliert? Wieso habe ich kapituliert? Das frage ich mich auch. Ich habe ein dickes Fell, wenn es sein muss, bis mich die Wut packt. Und da hat mich die Wut gepackt. Und wer wird jetzt die Kandidatur übernehmen? Ich sag's Ihnen. Morgen. Darauf trinken wir ein Glas Wein. Und ich muss dir auch was sagen. Der Funktionär war ich. Ja, ich war auch gegen dich als Kandidatin, ehe ich dich kannte. Jetzt ist der Bus weg. Und das war der letzte. Ich muss nach Hause laufen. Nach Hoyerswerda, 15 Kilometer? Ich bin schon weitergelaufen. Was, ehe du da bist, dann musst du schon wieder weg zur Arbeit. Du kannst doch auch gleich hier bleiben. Die Hotelbaracke in der Wohnstadt wird renoviert. Soll ich im Kühlturm übernachten? Rede doch nicht von der Hotelbaracke. Bleib hier. Hoppla, Kollege. Hast du keinen besseren Platz zum Schlafen? Also wenn dich hier einer in dem Zustand findet, gibt's Ärger. Oh, verdammt. Hexe, was machst du denn hier vor der Verwaltungsbaracke? Ach, Nägle, ich wollte dich abholen von der Sitzung. Jetzt, am Morgen, wo die Arbeit anfängt? Ja, ich bin hier eingeschlafen. Das macht das Bier. Du wirst noch deinen Kran versaufen aus Dummheit. Ich habe kein Bier gerochen seit 3 Tagen. Was machst du eigentlich hier? Ich habe auf dich gewartet seit gestern Abend. Wie spät ist es? 6:30. Spionierst du mir nach? Als die Versammlung aus war, wollte ich dich nach Hause bringen mit dem Motorrad. Und ich wollte mit dir reden. Ob es so aussah, als hättest du noch was vor. Ich dachte, der letzte Bus fährt bald. Lange kann es nicht dauern, also warte ich vor der Türe. Ich hab's eilig, wir fangen 6 an. Jetzt will ich wissen, wo du warst. Geht's dich was an? Sind wir verheiratet? Nach mir ginge, ja. Aber es geht nicht nach dir. Nicht mehr. Geh aus dem Weg. Ich geh mit. Ich muss mit dir reden. Hier auf der Werkstraße. Und wenn das ganze Kombinat zuhört, mir ist's egal. Bloß du bist mir nicht egal. Du bist mir sogar verdammt wichtig, verstehst du? Ich hab's selber nicht gewusst. Jetzt weiß ich's. So, das wollte ich dir mal sagen. So, das wolltest du mir sagen. Jetzt hast du es gesagt. Ja gut, ich habe mich aufgeführt wie ein Idiot. Kannst du es vergessen? Ja. Aber du willst nicht, dass ich weiterkomme in der Arbeit. Darum geht's. Deshalb hast du mich blamiert auf der Versammlung. Schon als ich Brigadier wurde und Aktivistin warst du dagegen. Ich soll nicht mehr verdienen als du. Och, als ob es darauf ankommt, wenn man zusammenlebt. Ich war nur wütend und besoffen. Ja, und das bist du immer, wenn ich Erfolg hab. Klar, dass mir das nicht schmeckt als Mann. Ich hink doch nach. Und warum holst du mich nicht ein? Du kannst es doch. Stattdessen trinkst du mehr, als du verträgst und legst mir Bremsen an. Ich hab ja gar nichts mehr dagegen, wenn es dir Spaß macht. Ich liege auch nicht auf der faulen Haut. Ich werde Maschinenmeister, verstehst du? Später vielleicht Ingenieur. Fernstudium. Und wenn wir heiraten, brauchst du überhaupt nicht mehr zu arbeiten, Mädchen. Wir werden das Leben genießen, das verspreche ich dir. Keinen Finger brauchst du zu rühren. Ich werde genug verdienen. Du kannst dich schön machen, schlafen, lesen, essen, was du willst. Dafür sorge ich. So, das wollte ich dir auch sagen. So, und jetzt will ich dir mal was sagen. Ich denke nicht daran, die faule Schöne zu spielen. Und ich gebe meine Arbeit nicht auf, deinetwegen. Nie! Ich werde auch das Leben genießen, aber so nicht. Du willst studieren. Gut, du hast es nötig. Heute habe ich es gesehen. Du bist der dümmste, der rückständigste Kranführer der ganzen Generation. Nägle! Das verdanke ich nur dem Kaderleiter. Diesen Zabel. Na, den kaufe ich mir. Zabel! Zabel! Mensch, du, ich schlag dir die Zähne ein, hast du verstanden? Also komm wieder, wenn du nüchtern bist. Ich bin nüchtern. Also gut, was willst du? Die Nägel ist hier aus deiner Tür gekommen, heute früh, das war vor 10 Minuten, ich hab's gesehen. Was sagst du dazu, Kaderleiter? Bist du verheiratet mit ihr? Ich sag dir, Finger weg von der Nägel, in der Liebe kenne ich keine höheren Stellen. Beug dich nicht auf, ich bin verheiratet. Oh, ist deine Frau jetzt hier? Nein. Das ist eine Frage des Bewusstseins. Ich wollte sowieso mit dir reden, Hexe. Wenn du dich nicht bald zusammennimmst, bist du den Kran los. Das Mädchen geht mich vielleicht nichts an, aber mit dem Kran steht's anders. Natürlich. Wenn im Konsum das Bier alle ist oder in China kriegt ein Mädchen 4 Linge, wer ist der Sündenbock, Hexe? Und was machst du? Eins nach dem anderen. Wir haben dich zum Kranführer gemacht, weil du was taugst. Auf einmal fängst du an, Sonderschichten zu fahren in der Kneipe, störst die Versammlung und randalierst wie ein Goldgräber. Was ist denn los mit dir? Was wollt ihr eigentlich? Komm ich nicht zur Versammlung, spießt er mich mit dem gesellschaftlichen Zeigefinger auf. Komm ich und halt's Maul, ist's auch nicht recht. Und wenn ich einen Diskussionsbeitrag liefere, störe ich die Versammlung. Den Clown hast du gespielt, bloß in der falschen Manege. Falsche Manege, stimmt. Der Beifall von der Nägel war durchschlankt. Meine Backe brennt noch. Ein tüchtiges Mädchen. Ja, und ich lasse mich nicht ausspannen, auch von dir nichts habe. Das sage ich dir ein für alle Mal. Wenn ihr sie von der Delegiertenliste streichen wollt, ich lasse mir es nicht gefallen, sage ich dir auch. Ich verlange, dass sie gewählt wird und wehe dem, der gegen sie stimmt. Du warst doch am lautesten dagegen, Hexel. Jetzt bin ich dafür. Die Nägle hat Schwächen, aber in der Arbeit, da sticht sie keiner aus. Gerade du nicht, Hexel. Mein Kran liegt still, weil die Rohrleger vorfristig fertig sind. Ein Kranführer ohne Kran ist ein Krüppel. Soll ich auf dem Hintern Prämien fahren? Ich rede doch nicht von Prämien. Du hast Arbeit in der Reparaturbrigade, bis dein Kran verlegt ist, aber du machst blau. Schraubendreher war ich lange genug, das ist Degradierung. Kann ich mir nicht leisten. Persönliche Gründe. Was ist das für ein Standpunkt? Meiner. Wenn du dabei bleibst, bist du den Kran los und das Mädchen auch. Also ich muss jetzt ins Büro. Siehst du deinen Fehler ein? Welchen? Ich muss auch zur Arbeit. Und ich sag's nochmal, lass die Finger von meinem Mädchen. Was für ein Mädchen? Noch eine. Du machst mir Spaß, Kaderleiter. Anna, wo kommst du jetzt her? Meine Frau. Hexel. Von zu Hause. Was ist mit dem Mädchen? Lasst euch nicht stören. Wir sind fertig. Es ging um die Qualifizierung der Frauen, weiter nichts. Stimmt. Ich glaube, jetzt störe ich. Ihr haltet zusammen, was? So denkt dran, Hexel, weniger Bier, weniger Maul. Wir werden sehen, sagt der Blinde. Guten Morgen. Ich rufe gleich die Verwaltung an. Wir brauchen noch ein Bett, wenn du hier bleibst. Du brauchst nicht anzurufen. Ich habe genug gehört. Lügen war nie deine Stärke. Qualifizierung der Frauen. Einen Arbeitsplatz habe ich schon in der Werkstatt, Brigade Nägle. Und ein Schlafplatz wird sich finden. Das kannst du doch nicht machen, Anna. Wir sind verheiratet, die Kollegen werden drüber reden. Dafür hast du gesorgt. Du, Vera, mach Platz im Schrank, die Neue kommt mit ihren Sachen. Warum zieht sie nicht zu ihrem Mann? Da ist Platz, wir sind hier zu viel. Aber es gibt genug, die schlechter wohnen. Sieh dir mein Zeug an, Nägle, alles Lumpen. Schon wieder? Keinen heilen Strumpf habe ich, um nichts anzuziehen. Ich muss mir was Neues kaufen. Vorige Woche hast du dir erst ein neues Kleid gekauft, von meinem Geld. Brauchst du? Nicht gleich, aber dir geht's zu gut. Ich habe jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen vom ersten Geld und später bei 6 Geschwistern, das habe ich gelernt als Hauptfach. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich's besser habe als ich früher. Und jetzt sorgt der Staat dafür. Du schmeißt das Geld zum Fenster raus, damit wir nicht im Überfluss ertrinken, was? Hier, mein neues Kleid. Ich hab's gewaschen. Sag selbst, kann man das anziehen? Sieht aus wie eine Landkarte. Hast du's gekocht? Natürlich. 10 Minuten, bis auf dem Paket stand. Aber auf das selbsttätige Waschmittel ist auch kein Verlass. Ja, das Denken nimmt's dir nicht ab. Geh zur Abendschule und studiere Hausarbeit. Dann kannst du wenigstens deinen Karl anlernen. Der kann's schon besser. Und Kurse für Hausarbeit gibt es bei uns nicht mehr. Aha. Die wird in Zukunft abgeschafft. So. Da gibt's Maschinen für alles. Na ja, nur langsam, langsam. Du zählst die 2 vor der 1. Da kommst du nie bis 10. Wie sieht's denn hier aus? Vera macht ihren Wochenschlussverkauf. Sie kocht ihre Kleider wie Kartoffeln. Warum fragst du uns nicht, Mädchen? Wir sehen uns ja nur in der Werkstatt. Privat kümmert ihr euch ja nicht um mich, nicht? Bei den Männern ist das was anderes. Die halten zusammen beim Waschen und Kochen. Sie haben sogar Gardinen in der Baracke. Bei uns liegt der Vorhangstoff schon ein halbes Jahr im Schrank. Das hat Karl auch gesagt. Die Männer wissen, worauf es ankommt. Ja, aber den Kran müssen wir verlegen. Wenn die Männer mitmachen würden, wäre es leichter. Uns fehlt noch viel in der Technik. Wenn Sie unseren Vorschlag angenommen hätten, wären wir weiter. Er wird nicht angenommen, sagt der Meister. Wieso? Und Zabel ist auch dagegen. Wilde Qualifizierung, sagen Sie. Zabel? Es ist nicht offiziell. Red nicht drüber. Dem Zabel steige ich auf den Schreibtisch, wenn er uns in den Rücken fällt. Ah, willkommen, Genossin Zabel. Sieh dir unsere Wohnung an. 2,5 Zimmer mit Komfort. Als Erste sind wir hier eingezogen in den Neubau. Frauenbaracken gibt's nicht mehr. Die Wohnstadt wächst dem Kombinat entgegen. Wie es mir mein Mann erzählt hat, habe ich es mir anders vorgestellt. Ihr Mann macht Scherze. Auch mit uns. Wieso? Er ist gegen die Qualifizierung der Frauen. Nein, er hält sogar Referate drüber. Er ist nur gegen die Qualifizierung seiner Frau. Deshalb bin ich hier. Ich muss weg. Zur Sitzung. Bis nachher. Ich helfe der Kollegin Zabel auspacken. Vera, Telefon. Oh, mein Karl. Oh, und ich bin noch nicht angezogen. Schnell, schnell packen wir den Koffer aus. Liebe hat Vorfahrt, ich kenne das. Wenn es auch lange her ist, dass einer nach mir gepfiffen hat. Her mit dem Koffer. Verdächtig, diese Arbeitswut. Jetzt brennt's. Du hast so viele heile Strümpfe, Kollegin Zabel. Borg mir ein paar. Mit dir kann man Sümpfe trockenlegen, Mädchen. Du pumpst das Wasser ab ohne Apparatur. Bedien dich. Aber von der Spinnwebsorte wirst du keine finden. Ich trage Strümpfe. Hauchdünner hast du nicht ein paar? Och, da gehe ich lieber gleich ohne. Och, das ist die Idee. Ich gehe auch ohne. Endlich mal ein hilfreicher Mensch. Und praktisch. Bis nachher. Da geht sie hin. In meinem Rock und Hilde Prills engstem Gürtel. Und an den Beinen deinen guten Rat. Ein Symbol unserer Kollektivarbeit. Erzieht sie doch. Erziehen? Bei uns herrscht Freiheit. Die Art von Freiheit ist mir neu. Die Jagd auf Ehemänner gehört wohl auch dazu. Wieso? 24 Stunden bin ich erst hier, aber ich weiß Bescheid. Kennst du sie? Wen? Und du weißt von nichts. Ihr haltet zusammen. Versteht sich. Ich krieg's allein raus. Ist sie wenigstens hübsch, das Luder? Ja, ich weiß nicht. Nicht mal das. Naja, er versteht nichts von Frauen. Jetzt glaub ich's auch. Um 5 ist heute Arbeitsanfang. Wo zum Kuckuck bleibt die Nägle? Wo sind die anderen? Wenn wir am ersten Tag schon Verspätung haben, steht der Kran in 4 Wochen noch hier. 5:10, Meister. Nägel ist vor mir losgefahren. Sie holt Kaschiebe ab. Die hat Schwierigkeiten mit ihrem Mann. Er will ihr sein Fahrrad nicht geben. Na und? Soll sie mit dem Bus fahren? Mit welchem? So früh fährt noch kein Werkbus. Du hast den Kran vor der Tür. Für uns sind es 15 Kilometer. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Ja, ist schon erledigt. Wir haben für Fahrräder gesorgt und Vera lässt sich von Karl herbringen mit dem Motorrad. So geht's zur Not. Aber wir müssen versuchen, ohne Überstunden auszukommen. Wir haben schon einen Schichtplan gemacht. So, und ich werde gar nicht gefragt. Ihr macht alles allein, was? So, mein Sonderbus ist pünktlich. Weshalb steht ihr rum? Fangen wir an. Och, diese Eile. Sag wenigstens auf Wiedersehen, Hennige. Der Kran läuft doch nicht weg. Wenn er laufen würde, hätten wir eine halbe Arbeit. Wo ist Nägle? Bei der Kaschiebe. Da muss was schiefgegangen sein. Vielleicht haben sie eine Panne. Ich fahre Ihnen entgegen, Meister. Du auch noch? Ich schlage vor, Karl fährt zu Kaschiebe und erstattet uns Bericht. Und wir fangen an. Ich muss auch arbeiten. 7:00. Wenn du es nicht mir zuliebe machst, machst du es aus Kollektivgeist. Hm? Gib's schon zu, ohne uns Männer geht's nicht. Na. Oh, wir machen alles ohne Männer. Die Fahrt hätte kein Mann überlebt. Kaschiebe ist ein Held. 15 Kilometer auf meinem Gepäckständer. Ohne Netz. Dein Halter hat sein Rad nicht hergegeben. Was, Kaschiebe? Genommen habe ich's mir. Hast du es zu Bruch gefahren? Mein Alter hat's von seinem Chef gekriegt. Vor 20 Jahren. Richtiges Kapitalistenrad ist es, sag ich euch. Es fährt immer in die andere Richtung. Ich kann gar nicht Rad fahren. Vor 30 Jahren konnte ich's. Aber das Rad habe ich meinem Alten abgezwungen, diesem rückständigen Reaktor. Das machst du mir erstmal nach, Vera. Es heißt reaktionär. Was? Reaktionär? Mein Alter? Das verbitte ich mir. Also zäh seid ihr. Das müsst ihr neid euch lassen. 5:00, Meister. 5:00, wir fangen an. Frühstückspause. Kinder, heute hab ich's nötig. Wie viel Eis in so einem Kran steckt, ich darf gar nicht mehr hinsehen. Ich glaube, wir kriegen den Kran nie wieder zusammen. Die Demontage haben wir jedenfalls hinter uns und nichts ist schiefgegangen. Aber in welcher Zeit? Wir haben heute weniger geschafft als gestern. Und gestern war es zu wenig. Ich sag euch, wir schaffen's nicht. Kaschiebe, du hast keinen Kampfgeist. Am besten wir beurlauben dich. Du vernebelst uns bloß die Atmosphäre. Oh, mit dem Maul kann ich den Kran auch zusammensetzen. In Rekordzeit. Ich geh mal rüber zum Meister. Jenny! Was willst denn du hier? Kannst es nicht erwarten, dich in den Kran zu setzen? Ich hab Schwierigkeiten, was? Ich will dir helfen. Hast du das Feiern aufgegeben? Wieso? Ich fahr Aushilfe auf Kran 12 und springe ein bei Reparaturen. Nur wenn ihr mich braucht. Ja, ich brauch deine Hilfe nicht. Ich war auch mal stur. Du hast mir's ausgetrieben. Also, was ist? Habt ihr den Mund zu voll genommen? Ich kenn das. Keine Panik, Vater wird euch helfen. Ihr braucht Arbeitskräfte? Ich besorg sie euch. Den Mund voll nehmen können wir selber. Trag mich in den Schichtplan ein. Morgen Nachmittag bin ich frei. Jetzt gehe ich und besorge euch Leute. Ja, ja, mach mal. Aber bring nicht zu viel. Hallo, Mädchen. Hä? Was willst denn du? Ich suche meinen Bruder, den Kranführer. Hier gibt's viele Kranführer. Mein Name ist Icke. Das heißt Hexel Franz. Ne? Hexels Bruder? Na, ich sag's doch. Ist etwa nicht mehr hier? Komm nämlich aus Berlin. Seit er eine Alte hat, da lässt er mich sitzen. Was denn für eine Alte? Nur festet Mädchen. Sie verstehen schwer, wa? Du bist so eine schaue Biene hier. Danke. Du machst doch Supermacker, hä? Wenn du einen Dolmetscher brauchst, ich mach's gratis. Kann sein, dass sich hier sonst keiner versteht. Sie sind richtig. Kennen Sie meinen Bruder? Ja. Sind Sie etwa Säne? Ja. Also dann auf Wiedersehen. Warte mal, du! Kommst nicht weit hier auf dem Bauplatz allein. Komm mit. Hexel! Hey, Hans! Willst du was Privates? Sag mal, könnt ihr nicht nachher noch auf Liebe machen, bei mir brennt es. Icke? Wie kommst du denn überhaupt hierher? Ich musste sprechen. Unter Männern. Ja, ich gehe so lange raus. Du, ich brauche 200 Mark sofort. Bist du verrückt? Was hast du denn angestellt? Motorradschaden. Seit wann hast du ein Motorrad? Ja, ich noch nicht, mein Meister. Aber ich hab's zu Bruch gefahren. Und dafür will er 200 Mark? Ja, der weiß davon noch ja nicht. Ich wollte es reparieren lassen, bevor er wieder zurückkommt. Hast du es etwa geklaut? Ach, geborscht. Aber sie werden mir doch jetzt als Diebstahl anhängen. Und ich muss in Tabak schießen. Ich lass mich nicht einsperren. Ich gehe rüber in die Legion, du. Aber du musst dem Meister die 200 Mark schicken. Ich hab's ihm aufgeschrieben. Ehrenwort, dass ich's bezahle. Ja. Ich hab's nicht jetzt. Ich denke, ihr ist eine Goldjuhe. Ich bin kein Goldgräber. Ich wollte eigentlich hier mein Geld machen, aber... Fällt ja nur flach wehen, Strafverfolgung. Hier schnappen sie mich doch gleich und aus ist es mit der Freiheit. Lieber ist's dir, es ist mit dir aus, was? Na eben nicht. Deshalb beugt da ab. Du warst doch selber Soldat mit 15, 1945, stimmt's? Idiot. Na? Habt ihr den Brand gelöscht? Er braucht Geld, sonst muss er's absetzen. Wie viel? 200. Nee, so viel habe ich nicht vorm Zahltag. 80 habe ich. Reicht's, wenn wir es zusammenlegen, Hexel? Und es fehlt noch, dass mein Halbstarker deine Prämie schluckt. Was der braucht, ist eine eiserne Hand. Erstmal bräuchte eine Jolne, Alter. Lässt du mich nur sitzen, oder? Aber ich will auch was. Zinsen? Zinsen sind auch drin. Für dich. Du bist Lehrling? Ja. Autoschlosser, hm? Stift. Oh, nicht mehr lange. Mit der Schnauze. Oh, der Lehrausbilder will mir so ein halbes Jahr schenken wie in Praxis. So weit hast du doch nie gebracht, du Hundekuchen. Wir brauchen Schlosser in der Werkstatt. Aber ich bin nur kriminell momentan. Ich muss erstmal meine Spur verwischen. Also jetzt lass mal Dampf ab, sonst wische ich der eine. Spielt sich als Held auf, weil er nicht Motorrad fahren kann. Fahr zurück, bezahl den Schaden. Das Geld schießen wir dir vor. Den Rest musst du selbst ausbaden. Bist noch grün, Kopf kann's nicht kosten. Höchstens Freizeit, ein paar Aufbaustunden mehr. Zielbohnen, wa? Das mache ich nur freiwillig. Keine Standpauken, du, das vertrage ich nicht. Schade. Dann ist nicht mit der Werkstatt. Hier wird viel verlangt. Sie kennen mich noch nicht. So? Ist Kranführer hier auch drin nach der Lehre? Das kommt auf dich an. Wo denn? Wären da bloß noch die 200. 150 kannst du mitnehmen. Den Rest schicken wir dir. Du willst doch Kranführer werden. Sieh doch mal den Kran da an, lass dir Zeit. Ich hab noch was zu bereden. Verstehe. Produktionsberatung. Der Meister sagt, die Frauen wären mit dem Kran nicht fertig zum Termin. Sie sind zu wenig. Ich hab's gewusst. Die Weiber schaffen's nicht. Jedenfalls haben sie sich nicht davor gedrückt wie wir. Das müssen wir zugeben. Brill und Franzke machen jetzt mit. Na? Und was mit dir, Egon? Brill und Franzke sind in der Partei. Die müssen. Sie machen mit, weil sie die Einsicht haben. Und du hast ein Brett vorm Kopf. Jeden Tag ein neues. Ich bin nicht dämlicher als ihr, Brigadier. Ja, aber den Sozialismus muss ich dir löffelweise eintrichtern. Und du schreist noch dabei wie das Kind vom Lebertran. Wenn er mir nicht schmeckt. Aber er bekommt dir, wie man sieht. Dein Bauch ist nicht von gestern. Was heißt hier Sozialismus? Die Kranmontage ist eine innerbetriebliche Angelegenheit. Aus jedem Dreck machst du Politik. Ich arbeite für Geld. Alles andere geht mir nichts an. Und wenn es dir nicht passt, überzeug mich doch. Überzeug dich doch mal selber. Ich habe ja nichts gegen den Kran. Ich bin gegen die Weiber. Ach nee, das ist aber neu. Ich denke, du hast inseriert im Spremberger Heiratsanzeigen. Ich will eine richtige Frau. Meine Ordnung. Ich verdiene genug. Aber ich laufe auf Löchern und esse Mittag aus dem Papier. Und die Baracke ist auch kein Eigenheim. Auch mit Matratzen nicht und fließendem Wasser. Wenn wir zulassen, dass die Frauen uns ins Handwerk pfuschen, verlernen sie den Kochtopf und wir sind die Dummen. Meine Frau kocht dir aus dem alten Stiefel falschen Hasen, dass du dreimal Nachschlag holst. Und sie arbeitet in der Stanzerei. Lass sie weiter stanzen und sie setzt ja nur noch alte Stiefel vor. Ich hab's erlebt mit meiner Ersten. Was den Kran angeht, kann ich dafür, dass die Rohrleger zu früh fertig sind. Immer vorfristig. Ich kann schon nicht mehr hören. Wozu haben wir einen Plan, wenn er nie eingehalten wird? Richtig. Deinen Fernsehapparat hast du für Weihnachten eingeplant. Und wann hast du ihn gekauft? Vorige Woche. Vorfristig. Der Meister fragt, wann wir anfangen am Kran. Du machst mit, Karl? Oh, klar. Du nicht? Klar! Hoho, das brauche ich noch mal langsam zum Mitschreiben. Gegenprobe. Ist hier einer, der nicht mitmacht? Hörst du was, Brigadier? Hallo, Männer! Hör zu! Die Frauen brauchen Unterstützung und ich brauche meinen Kran. Einen Kasten Bier lasse ich's mich kosten. Einen? Naja, wenn es sein muss, zwei. Es muss sein, Kranführer. Ja, du lässt dich deinen Kran was kosten, was? Hexel, du hast mich überzeugt. Prost. Zabel ist kein Weiberheld, das weiß ich. Aber er hat sich hier mit einer anderen eingelassen, das weiß ich jetzt auch. Bist du deshalb hergekommen? Ich war schon hier, als ich's erfahren habe. Ich arbeite hier als Schlosserin. Es ist nicht um mich, nicht nur. Er ist Funktionär. Wenn er es vergisst, gibt's dich auch an, Sekretär. Ja. Er macht sich lächerlich. Mit einem Flittchen, das in einer Nase rumführt, bis er sich um sich selber dreht. Kennst du das Mädchen? Nein. Aber sie wird mich kennenlernen. Seit 20 Jahren sind wir zusammen. In 20 Jahren, wenn's hochkommt, 200 Wochentage für uns. Am zweiten Tag nach der Hochzeit holten sie ihn, untersuchungshaft. 2 Jahre drauf suchten sie uns beide und dann kam er ins Konzentrationslager und ich wurde geholt, Granaten drehen. Seine Arbeit in der Gruppe habe ich übernommen. Und so ging es weiter bis zur Befreiung. Ich kann es gut verstehen, dass er mich jetzt zu Hause haben will. Aber ich halte es nicht aus in 4 Wänden. Er ist ja auch ins Kombinat gegangen, wieder in die vorderste Linie. Wenn er nach Hause kommt, sucht er einen Ferienplatz. Mir ist die Wohnung ein Gefängnis. Er hat mir auf dem Weg geholfen, jetzt laufe ich ihm zu schnell. Aber wenn ich zurückbleibe, ist ihm auch nicht recht. Punkt 2. Zabel sitzt auf dem Vorschlag von der Nägle. Am liebsten möchte alle Frauen in die Küche versetzen, wie er es mit mir gemacht hat. Na, übertreib's nicht. Wir werden das gleich klären. Und in der anderen Sache... Vergiss die andere Sache. Ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Ich muss selber damit fertig werden. Du hast mehr zu tun. Wichtigeres. Eins ist so wichtig wie das andere. Erst die Arbeit. Wie du willst. Na, ich rufe ihn gleich mal an. Besetzt. Er hängt schon wieder an der Strippe. Ich rufe den Sekretär an. Besetzt, jetzt hängt er auch schon am Telefon. Ich hätte nie gedacht, dass du mir in den Rücken fällst. Also versteh doch, Jenny, der Meister lehnt den Vorschlag ab. Der ist Fachmann. Wenn ich jetzt dafür eintrete, dann sieht es nach persönlichen Gründen aus. Das kann ich mir nicht leisten. Na, wo willst du denn hin, Jenny? Zum Sekretär. Der hat keine persönlichen Gründe. Du brauchst nicht mitzukommen. Also nun, Vater, ich rufe ihn noch mal an. Na, jetzt ist er weg. Ah, na, da kann ich lange anrufen. Ich brauche dich, Sekretär. Das ist wegen des Vorschlags. Deshalb ist die Kollegin Nägle bei mir. Hast du die Unterlagen noch? Ja, ich hab's gelesen. Kein schlechter Vorschlag. Aber es gibt einen Qualifizierungsplan, der ist verbindlich. Wozu machen wir Pläne, wenn wir dann doch improvisieren? Die Kranmontage ist auch so ein wildes Experiment. Ich möchte es nicht verantworten. Na, hast du Monteure? Nein. Und deinetwegen wollte ich in die Partei eintreten. Und meinetwegen gibst du jetzt auf? Eins ist so falsch wie das andere. Meine Fehler sind meine Fehler, kreiz der Partei nicht an. Eine Frage. Bist du vielleicht das Flittchen? Aha. Kollegin Nägle und du, Genossin Zabel, euch ist klar, was ihr da übernommen habt mit der Kranmontage. Was deinen Vorschlag angeht, Nägle, ich kann's nicht entscheiden. Aber ich werde den Experten Beine machen. Zufrieden? Also ich muss jetzt zu einer Besprechung bei der Bauleitung. Ich komme schon zu spät. Drückst du dich? Bleib sitzen. Du hast jetzt eine Besprechung mit mir. Ruf die Bauleitung an. Ich komme in 10 Minuten. Eine wichtige Parteiangelegenheit. Eigentlich ist es eine Privatangelegenheit. Das musst du mir erst mal beweisen. Kann ich jetzt gehen? Mit mir. Wir zwei haben auch noch was zu besprechen. Sind das die Frauen da am Kran, Kollege? Hä? Die Brigade Nägele. Ja. Also wie diese Frauen das komplizierte Werkzeug meistern. Großartig. Ja, du bist wohl neu hier, was? Ich schreibe ein kleines Buch über das Kombinat. Ich bin Schriftsteller. Oh. Gigantisch ist das hier. Ja, treten Sie mal darüber. Aha. Hier hat man bessere Sicht. Nee, aber sonst fährt Ihnen der Dampfer ins Kreuz. Sie stehen im Wege. Oh, Entschuldigung. Muss ich mir gleich notieren. Damm. Herr, ich habe nämlich morgen hier meinen ersten Arbeitstag. Was sagen Sie? Muss doch ein stolzes Gefühl sein, was? Hier mitzuarbeiten. Ja, und die kleinen Nebengefühle werden Sie selber kennenlernen. Morgen. Vergessen Sie nicht, das auch zu schreiben. Na, ich werde nichts vergessen. Und was sagen Sie als Mann zu der großartigen Leistung dieser Frauen? Noch steht der Kran nicht. Sie meinen, die Frauen werden das nicht schaffen? Abwarten. Der Weiberbrigade traue ich es fast zu. Und wenn Sie über die schreiben wollen, da halten Sie sich ran. Die arbeiten schneller, als Sie den Bleistift spitzen. Wenn alle Weiber so wären, ich sag Ihnen, da müssten wir umlernen. Aber alle sind noch nicht so, Kollege. Hey, Karl! Schulzdorf-Agitator um! Unsere Schicht ist dran! Tempo! Nägel, streicht dir sonst die Zigarettenpause? Das ist der Häcksel, unser Kranführer. Der war nie langsam, aber die Frauen, die haben den auf Trab gebracht. Komm mit, Freund, da kannst du was lernen. Na, habe ich zu viel versprochen, Jenny? Die Kollegen reißen sich um die Arbeit am Kran. Naja, hat ja auch Schweiß gekostet. Ich bin beinahe selber in die Knie gegangen vor der Standpauke, die ich Ihnen gehalten habe. Mit einem Kasten Bier habe ich vorgearbeitet. Ich dachte, nur auf Zureden springt der Mensch nicht an, wie das Motorrad Benzin braucht er Bier. Jetzt tut mir das Geld leid. Die wären vielleicht auch ohne Bier angesprungen. Ne? Häcksel? Ja? Willst du mich heiraten? Meinst du das ernst? Ich will's wissen. Ja, ob ich will, sagt sie. Ob ich will, na du machst mir vielleicht Spaß. Seit ich meiner Mutter von der Brust bin. Ich hab dich noch gar nicht gekannt, da wollte ich dich schon heiraten und keine andere. Und deswegen bin ich erledigt geblieben, ob ich will. Ich muss dir noch was sagen, du. Vielleicht willst du es dann nicht mehr. Was wahr ist gewesen, darüber verliere ich kein Wort und du brauchst es auch nicht. Es ist nicht alles vorbei, was gewesen ist. Mach mich nicht verrückt. Ich hätte dir schon lange sagen sollen. Du weißt doch, dass ich sonntags immer wegfahre. Du weißt nicht alles von mir, Häcksel. Ich habe ein Kind. Ich dachte, du willst vielleicht nur mich heiraten. Ein Kind? Ein richtiges Kind? Ja, es ist 4 Jahre. Im Heim ist es gut aufgehoben. Ich wollte nicht, dass es immer mit mir rumziehen muss, von einer Arbeitsstelle zur anderen. Jetzt bin ich hier zu Hause. Du kannst es doch nicht einfach so irgendwo zur Aufbewahrung geben. Wie stellst du dir das vor? Ich sehe schon, da fehlt der Vater. Wenn der Kran steht, hol ich's. Was ich dich noch fragen wollte, Junge oder Mädchen? Junge. Nächsten Sonntag fahre ich mit. Dann kannst du mich meinem Ältesten vorstellen. Ja. Ob ich ein Führungszeugnis mitnehmen muss? Das ist ein historischer Moment. Kollegen! Kollegen, ich bin soeben Vater geworden. Ein Junge! 3 Jahre! 4! Das muss gefeiert werden. Gibst du 10 Minuten Pause zu? 5. Na gut, du bist der Brigadier. 5 Minuten Bierpause auf meine Rechnung. Meine Frau, der Brigadier, erlaubt. So ist das. Ich hab ja gleich gesagt, hinter den Sonntagsfahrten steckt was. Und warum hast du uns nichts gesagt? Um die Patenschaft wolltest du uns betrügen, was? Daraus wird nichts. Wann holt ihr's? Im Kindergarten ist jetzt nichts frei. Ich ruf gleich den Frauenausschuss an. Wann hat er denn Geburtstag? Ich schenke ihm Karls Fahrrad. Nein, er fährt nur Auto, Vera. Fürs Fahrrad ist er schon zu groß. Stört euch seine ganze Aussteuer. Ich wusste schon nicht mehr, für wen ich stricken sollte. Die Verwandtschaft ist versorgt. Ich fange gleich an. Gib ihm mein Strickzeug, Vera, meine Tasche. Herrje, das Telegramm. Ich hab's vergessen. Hier, Häcksel, für dich. Ein Telegramm? Hast du auch ein Kind, Häcksel? Die Pause ist zu Ende. Das Telegramm ist von Icke. Was hat er nun schon wieder ausgefressen, der Filou? Ja, Gott sei Dank, er hat den richtigen Zug genommen. Was schreibt er denn? Meister Sauer wegen Feuerstuhl. Reparatur bezahlt, muss Ziegelbohnern 3x im Monat. 50 Mark mit gleicher Post, Rest folgt auf Stottern. Habe in 5 Monaten ausgelernt, reserviert Kran, Gruß an Alte, gebe Zustimmung, Häcksel Franz. Wenn das so weitergeht, brauchen wir eine neue Wohnstadt für unsere Familie. Na, du gehst ja auf den Lehrgang, dann wird Platz. Und wenn du wiederkommst, gehe ich zum Lehrgang. Sag's nicht so laut, sonst geben sie uns keine Wohnung. Jetzt habe ich 3 Männer. Komisch. Und keiner stößt sich dran. Wo ist meine Frau? Oben. Anna, kannst du mal runterkommen? 2 Minuten. Keine Zeit. Was machst du überhaupt hier auf dem Bauplatz? Na, ich muss mit dir reden. Ist es was Dienstliches? Nein. Und dann hat's Zeit bis heute Abend. Du weißt ja, wo ich wohne. Keine Zeit. Gestern war ich in eurer Wohnung. Mein einziger freier Abend diese Woche. Aber du warst in der Versammlung. Ja, was gibt's denn? Ich habe eine Wohnung. Ist dir dein Zimmer zu eng geworden? Das ist zu klein für 2 Personen. Wieso 2? Ich bin doch verheiratet. Fällt dir das wieder mal ein? Also soll ich die Wohnung nehmen? Ja. Nein, warte. Nägle, Häcksel. Ja, was ist? Ja. Zabel hat eine Wohnung für euch. Reg dich nicht auf, Zabel. Sie haben ein Kind. Wir nehmen die nächste. Ein Kind? Wie hast du das gemacht mit der Wohnung, Kaderleiter? Man kümmert sich eben um seine Leute. Dafür hat er einen Kuss verdient. So, untersteh dich. Von seiner Frau. Jetzt muss ich doch mal runterkommen. So ist das immer. Ihr amüsiert euch hier und Kaschibe muss die Arbeit machen. Wir brachten Ihnen ein Hörspiel von Inge Müller. Die Weiberbrigade. Nägle. Marianne Wünscher. Kaschibe. Nationalpreisträgerin Lotte Löbinger. Hilde Prill. Lissi Tempelhof. Anna Zabel. Helga Raumer. Die Männerbrigade. Brigadier. Jochen Thomas. Häcksel. Helmut Müller-Lanko. Karl. Günter Haag. Egon. Heinz Scholz. Und weiter? Zabel, Kaderleiter. Willi Narloch. Ich war der Meister. Nationalpreisträger Albert Garbe. Und er war der Ingenieur? Fred Düren. Ich der Sekretär? Norbert Christian. Und Icke war Icke? Werner Trögner. Schnitt Helga Schlund. Toningenieur Hans-Jürgen Wollermann. Regieassistenz Christel Oelke. Regie Wolfgang Schonendorf.